Hermine und Arthur, seine Eltern. Er selbst, Ludwig, der Erstgeborene. Seine Schwester Elisabeth, verheiratet mit Ernst. Die Tochter der beiden, seine Nichte, die Doris. Dann seine Frau Anna. Und nun die Kinder, Elliot und die kleine Elisabeth, genannt nach seiner Schwester. Im März 36, am Ende des Winters, ist er, Ludwig, mit seiner zukünftigen Frau Anna zusammen dem Winter nachgefahren, durch die Meerenge von Gibraltar, rechts die Küste von Europa, links Afrikas Küste, zwischen allem hindurch von Winter zu Winter. Hier gibt es im Winter keinen Schnee, nur Regen, viel Regen. Und trotzdem friert er hier mehr, als er jemals daheim gefroren hat. 1937 sind seine Eltern für 2 Wochen bei ihnen zu Besuch. Die Mutter sagt, schön habt ihr es hier, und fährt zurück. Sein Vater sagt, aber schad um dein Erbe, und fährt mit der Mutter zurück. Die kleine Elisabeth ist noch lang nicht geboren, auch Elliot noch nicht. Die beiden schwimmen noch in Abrahams Wurstkessel. Seine Eltern waren hier zu Besuch. Arthur und Hermine aus Guben waren zu Besuch bei ihrem Sohn Ludwig, der nach Kapstadt ausgewandert ist, und fahren nun wieder zurück nach Guben, heim, von Sommer zu Sommer, durch die Meerenge von Gibraltar zurück, rechts die Küste von Afrika, links die Küste von Europa. Er und seine Frau Anna stehen noch eine Zeit lang am Hafen. Er sagt nichts und seine Frau sagt auch nichts. Als Arthur und Hermine sich 1939 doch noch um eine Ausreise bemühen, verkaufen sie Ludwigs Grundstück mit Steg und Badehaus für die Hälfte des Verkehrswertes an den benachbarten Architekten. Der Architekt zahlt, um des Vorteils willen, den er aus dem Handel hat, ans Finanzamt eine Entjudungsgewinnabgabe in Höhe von 6%. Der Erlös, von dem die Eltern, Arthur und Hermine, auf Ludwigs dringende Bitte hin die Überfahrt bezahlen sollen, muss, bis die Pässe da sind, auf ein Sperrkonto überwiesen werden. Um diese Zeit etwa wird ihnen der Eintritt in öffentliche Parks verboten. Elliot lernt, die 3 Stufen zum Garten hinunterzugehen, ohne die Mutter bei der Hand zu fassen. Ludwig pflanzt mit seinem Gärtner, der so krauses Haar hat, dass ein Bleistift daran stecken bleibt, einen Feigenbaum und die erste der 3 Ananaspalmen. Als Holland in den Krieg eintritt, sind die Pässe für Ludwigs Eltern da, aber die Überweisung des Geldes an die Schifffahrtsgesellschaft ist nicht mehr möglich. Ludwig weiß, dass es nicht ungefährlich ist, unter einem Eukalyptusbaum eine Rast einzulegen. Aber er liebt das Rauschen. Auch wenn der Gärtner den Kopf schüttelt, fällt der Bleistift nicht heraus. Elliot spricht sein erstes Wort, Mam. Anna ist zum 2. Mal schwanger. 2 Monate nachdem Arthur und Hermine in Kulmhof bei Litzmannstadt den Gaswagen bestiegen haben, nachdem Arthurs Augen aus ihren Höhlen getreten sind, während er erstickte, und Hermine im Todeskampf einer Frau, die sie nie vorher gesehen hat, auf die Füße geschissen hat, wird ihrer beider und ihres ausgewanderten Sohnes Ludwig in Deutschland zurückgebliebenes Vermögen eingezogen, werden sämtliche Sperrkonten aufgelöst und der Hausrat versteigert. Der gesamte Besitz von Arthur und Hermine, darunter auch der Erlös aus dem Verkauf des Grundstücks am See, bebaut mit einem Badehaus und einem Steg, fällt an das Deutsche Reich, vertreten durch den Reichsfinanzminister. Mutterstadt wird die Stadt auch genannt. Möderstadt, Mother City. Kurz vor Weihnachten steckt sich Ernst, Ludwigs Schwager, der Vater von Doris, bei der Zwangsarbeit auf der Autobahnbaustelle mit Fleckfieber an und stirbt wenige Tage darauf. Am Ostermontag müssen sich auch Elisabeth und Doris auf den Weg machen. Es soll nur eine kurze Reise sein, schreibt Elisabeth ihm, Ludwig, ihrem Bruder, noch aus dem Zug. Ein Brieföffner, Ebenholz mit Knauf aus Zinn, gekauft 1927, 2 Mark, 30 Pfennig. Ludwigs Antwortbrief von Kapstadt nach Warschau geht 6 Wochen hin, 6 Wochen her, er kommt ungeöffnet zurück. 3 Monate später wird die kleine Elisabeth geboren. In der Mutterstadt, am schönsten Ende der Welt.